Ja, ihr Lieben, wir haben die Pause genutzt, sind kurz weggefahren, in der Hoffnung, gestern war ja Wetten, das hier, Thomas Gottschalk zu treffen, aber der war schon weg. Ach ja, so ist das manchmal. Aber dafür wartet jemand anderes auf uns. Also, wir haben heute Morgen gehört, zuallererst, erstes G ist, wir sind von Gott geliebt. Wir sind unendlich geliebt. Wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass wir andere Menschen erreichen wollen, dann tun wir das aus diesem Bewusstsein heraus. Gott liebt uns unendlich und will uns gebrauchen, dass andere Menschen von ihm hören. So einfach ist das. Thomas Gottschalk hat vor Jahren mal gesagt, er ist dem Christentum sehr nahe, es fehlt ihm nur das Damaskus-Erlebnis. Er hätte es heute Morgen haben können. Wir hätten für ihn gebetet, er wäre nicht vielleicht 3 Tage blind, sondern 3 Tage stumm gewesen, aber die nächste Chance kommt. So, erstes G ist, wir sind geliebt. Das zweite G ist, wir geben. Als Jesus einen ganzen Tag gepredigt hat, 5000 Männer waren da, plus Frauen, plus Kinder, also rund 20.000. Ist das dein Hörgerät? Ist das mein Hörgerät? Okay. Rund 20.000 Menschen und am Abend so langsam waren alle hungrig. Und die Jünger sagten, Herr, schick sie nach Hause, dass sie essen. Und jetzt sagt Jesus etwas Spektakuläres. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus und Johannes, die standen dort, haben sich unterhalten, haben gesagt, also bis hierher war Jesus irgendwie echt cool. Also überleg mal, wie auf dem Wasser ging, als er den Toten auferweckt hat und so weiter. Aber jetzt ist er müde. Sie haben schnell durchgerechnet, 5 Brote, 2 Fische, das reicht für die Jünger, die können noch mal ein paar andere Leute einladen. Aber 20.000 Menschen, das geht nicht. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wie viele Menschen wohnen in Nürnberg? 500.000, weiß ich wie viel. Was sagt Jesus? Wie viel? 600, so ein paar mehr geworden. Gebt ihr ihnen zu essen, also allein bei dem Gedanken denkst du, wie soll das gehen? Aber die Jünger standen dort und haben gedacht, das geht nicht, das sind viel zu viele, wir haben nicht so viel, das wird nie reichen. Und Gott sagt zu uns, gebt ihr ihnen zu essen. Du wirst dann denken, Moment mal, also die meisten hier in Nürnberg haben kein Problem irgendwie mit Essen, also gibt es vielleicht ein paar Obdachlose, denen können wir mal ein Bratwürstchen kaufen, aber nee. Ihr Lieben, es gibt in Nürnberg unendlich viele Menschen, die sind hungrig. Aber ich rede nicht von einer Bratwurst. Ich rede von Hoffnung, von Frieden, von Antworten für ihr Leben, von Kraft, von all dem, von dem Jesus spricht. Gebt ihr ihnen zu essen. Da ist vielleicht dein Nachbar, der völlig verzweifelt ist, nicht mehr weiß, wie es in seinem Leben weitergeht. Da gibt es Menschen in deiner Umgebung. Und Jesus sagt zu dir, gib ihnen zu essen. Er ist das Brot des Lebens. Nichts in dieser Welt macht uns wirklich satt. Erfüllt uns, nur er selbst, nur Christus. Als ich Jesus erlebt habe, ich habe zum ersten Mal Frieden gefunden. Ich habe eine Hoffnung entdeckt, die ist außergewöhnlich. Ich habe ein Leben gefunden, das habe ich nicht in Clubs gefunden, nicht in Rockshows, nicht in Partys, auf Partys und so weiter. Bei Jesus habe ich alles gefunden. Es gibt Menschen in deiner Umgebung, die suchen nach dem, was du hast. Gib ihnen zu essen. Mutter Teresa kennt ihr wahrscheinlich alle. Als sie angefangen hat in Indien, guckte sie aus ihrem kleinen Fenster, aus ihrem Kloster raus und sah Menschen am Verhungern. Sah Menschen leiden und sterben und betete, Gott, warum tust du nichts? Und dann sprach Gott zu ihr, Teresa, warum tust du nichts? Und vielleicht war das die Inspiration für diese Frau, dass sie weltberühmt wurde, weil sie viel getan hat. Wir gar nicht über ihren Glauben diskutieren, aber sie wurde bekannt dafür, weil sie etwas getan hat. Und manchmal denke ich, vielleicht sagt das der Herr auch zu uns, warum tut ihr nichts? Da gibt es Menschen in eurer Umgebung, die hungern nach Frieden, nach Hoffnung, nach Liebe, nach Antworten und so weiter. Die sind krank, die sind depressiv. Gebt ihnen zu essen. Ich bin das Brot des Lebens. Bin die letzten Jahre wie ein Wilder um die Welt geflogen, kam von dem Kontinent, bin zum anderen geflogen und mittendrin, ich kam, weiß nicht, von Afrika und bin am nächsten in Amerika, höre ich im Radio in Berlin, wie eine junge Frau über die Straße geht mit 3 Kindern und ein schwerer Unfall geschah. Die junge Frau verliert ein Bein, eines der Kinder stirbt und ein anderes ihrer Kinder schwer verletzt. Ich höre diese Geschichte im Radio und sage zu meiner Frau, lass uns ins Krankenhaus fahren und mit der Frau sprechen, um ihr von Jesus zu erzählen. Meine Frau sagt, ja, du bist todmüde, ich bist gerade zurück aus, ich weiß nicht von welchem Kontinent und du brauchst heute Pause. Ich sage, Pause machen wir später, komm, wir fahren zu der Frau hin. Und auf dem Weg höre ich, die Frau ist eine Muslimin. Ah, habe ich gedacht, wirklich, willst du wirklich, was wird die wohl denken? Ist ja manchmal so, wenn wir dran denken, wir wollen andere mit dem Evangelium erreichen, was werden die wohl denken? Nee, jetzt nicht. Also, kennst du des Teufels Lieblingsmöbelstück? Die lange Bank. Wir schieben es raus und am Ende wird gar nichts raus. Und so habe ich auch gedacht, naja, vielleicht, ich weiß es nicht. Nichts, habe ich gedacht, komm, wir fahren hin. Wir fahren hin, war eine längere Geschichte, wir waren auf der Intensivstation, wir konnten mit der Frau sprechen, wir haben mit der Frau gebetet und dann fahren wir wieder nach Hause. Ein paar Monate später ruft diese Frau meine Frau an und sagt, ich wollte mich einfach bei Ihnen bedanken. Dass Sie bei mir waren und mich besucht haben, hat mir solch eine Hoffnung gegeben. Gebt Ihnen zu essen. Es gibt Menschen hier in unserer Stadt und Gott will euch gebrauchen. Ich bin ja begeistert, als ich so ein bisschen über eure Gemeinde gehört habe. Es gibt ja Gemeinden, die sind entstanden, weil sie ein attraktives Programm haben und Leute aus anderen Gemeinden kamen. Diese Gemeinde ist entstanden, weil ihr das Evangelium verkündigt habt. Das finde ich begeistert. Hört nicht auf damit. Macht weiter. Es gibt so viele Menschen, die noch das brauchen, was ihr habt. Gebt ihnen zu essen. Du bist der Schlüssel für andere Menschen. Ich habe gestern auf einer Konferenz gesprochen, habe gefragt, wer glaubt, dass er ein langweiliges Zeugnis hat? Also, dass seine Geschichte so unglaublich langweilig ist. Dann habe ich gefragt, melde dich. Es hat sich jemand gemeldet. Vielleicht würdest du dich heute auch melden. Und jetzt sage ich dir, du hast etwas, was außergewöhnlich ist. Deine Geschichte ist unendlich kostbar. Und du bist der Schlüssel für andere Menschen. Es ist viele Jahre her, habe ich zu einer jungen Frau gesagt, du wirst heute, wir hatten einen Open Air in Hannover, du wirst heute das Evangelium verkündigen, aus deinem Leben erzählen und dann machst du Aufruf zur Bekehrung. Die guckt mich an und sagt, ich bin eine christliche graue Maus. Ich bin im Taufbecken zur Welt gekommen. Ich meine, ich habe das ganze fromme Programm durch. Werner, erzähl deine Geschichte, die ist ein bisschen spannender, aber meine ist langweilig. Ich sage, hör mal zu, wenn du Jesus kennst, hast du eine außergewöhnliche Geschichte und die wirst du heute erzählen. Dann waren wir auf der Straße und dann ging sie nach vorne und ja, sie hat eben wirklich nur ihre fromme Vergangenheit. Sie kann von keinem Drogenexzess erzählen und von nichts, was wirklich beeindruckend ist. Es standen eine ganze Reihe Leute dort und im Publikum steht die Besitzerin des Nummer 1 5-Sterne-Wellness-Hotels. 150 Angestellte. Und dieses Mädel, was gerade sagt, mir gesagt hat, ich habe nichts zu erzählen, ich habe nichts, steht die Geschäftsfrau dort und sagt, was die hat, brauche ich. Was die hat, suche ich seit 10 Jahren. Ich suche seit 10 Jahren nach Gott. Die war verstrickt in Reiki, in den ganzen okkulten Kram. Und nur, weil diese junge Frau mit strahlenden Augen von Jesus gesprochen hat, ist die Geschäftsfrau letztendlich zum Glauben gekommen. Deine Geschichte macht den Unterschied. Du bist der Schlüssel für andere Menschen. Du denkst, was habe ich bloß? Meine 5 Brote, 2 Fische. Was du hast, ist Jesus, das Brot des Lebens. Diese Geschäftsfrau hat sich für Jesus entschieden. Ihre Tochter hat sich für Jesus entschieden. Ich könnte ein Buch fast darüber schreiben. Die ganze Familie hat sich für Jesus entschieden. Aus einem esoterischen, okkulten Hotel ist ein christliches Hotel geworden, wo jetzt wöchentlich Geschäftsleute ihr Leben Jesus geben. Der Schlüssel war ein einfaches Mädel, was gesagt hat, meine Geschichte, ich bin eine christliche graue Maus. Vielleicht bist du auch eine christliche graue Maus. Aber du hast das Kostbarste, was es gibt. Das Kostbarste, was es gibt. Es gibt nichts Wichtigeres als Jesus Christus. Wir waren ja gerade auf dem Weg zum Thomas Gottschalk. Der hat vor 10 Jahren Wetten, das beendet und er hat die größten Stars der Welt gehabt. Hat gesagt, ich habe ihm nur Seifenblasen präsentiert. Seifenblasen. Ihr Lieben, die Welt hat nur Seifenblasen. Wir haben keine Seifenblasen. Wir haben Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Und Gott will dich gebrauchen, selbst wenn du denkst, ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Als ich in Pakistan vor 10 Jahren dort stand, habe ich gedacht, Gott, ich habe nichts. Meine paar Brote und Fische, das reicht für gar nichts. Wenn Gott uns beruft, ist alles möglich. Wisst ihr, und dann gibt es ja so Ausreden, die wir haben, so fromme Ausreden, warum du nicht aktiv wirst. Vielleicht kennst du so einige. Vielleicht stellst du bei dir fest, du bist noch nicht perfekt. Hast du das schon festgestellt? Okay. Wer hier im Gottesdienst glaubt, dass er schon vollkommen perfekt ist und nicht mehr sündigt, heb mal deine Hand. Aber bevor du die Hand hebst, frag mal deine Frau. Wisst ihr, ihr Lieben, wir sind alle nicht perfekt. Perfekt sind wir, wenn wir oben angekommen sind. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. All unsere Schuld ist vergeben. Komplett. Perfekt ist keiner. Wir hatten in Frankfurt ein Seminar über Evangelisation. Morgens hat sich ein Typ bekehrt und am Nachmittag hat er zwei Menschen zu Jesus geführt. Wir können sofort anfangen, Gott zu dienen. Wir müssen keine Sekunde warten. Starte sofort. So unperfekt, wie du bist. Bleib nicht ganz so unperfekt, aber weißt du, dann denken wir, ja, ich bin nicht fähig. Du sagst, du bist nicht fähig. Weißt du, was die Bibel sagt? Philipper 4, 19. Ich vermag alles. Ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ein Zeugnis steht ja hier vor euch. Ich habe ja ein bisschen aus meiner Geschichte erzählt. Ich wollte dreimal Gott überzeugen, dass ich der Falsche bin. Ich habe gesagt, Gott, ich bin unfähig. Frag mein Lehrer, frag meine Eltern, frag, kannst eine ganze Reihe von Leuten fragen. Der hätte sagen können, Werner, frag mich, wie es funktioniert. Ich zeig dir es. Manchmal denken wir, oh, ich spüre Gottes Kraft nicht immer. Ihr Lieben, ich spüre Gottes Kraft auch nicht immer. Manche verwechseln hier Salbung und Gefühl. Weißt du, wenn ich jetzt sage, nächste Woche, nimm dir vor, einer Person von Jesus zu erzählen. Oder vielleicht gibt es in deiner Umgebung einen Kranken. Bete doch für Kranke. Ah, ja, ich spüre das nicht immer so im Alltag. Ich spüre manchmal gar nichts. Ich weiß noch, wir hatten eine Evangelisation in der Ukraine. Ich war wochenlang unterwegs. Ich konnte nicht mehr. Ich war erschöpft. Ich war ausgelaugt. Ich war vollkommen müde und am Ende. Es ging gar nichts mehr. Und dann kam ich von der Bühne runter, es war ein toller Abend, Leute haben sich bekehrt, wurden geheilt. Ich kam von der Bühne runter und der Pastor sagte, Werner, kannst du noch für die drei Frauen dort beten? Oh, ich sag, oh, können wir es morgen machen, ich bin völlig fertig. Also, oh, vielleicht ganz kurz, was haben die denn? Ja, die haben alle drei AIDS, HIV. Ich sag, dafür reicht es heute nicht. Aber wirklich, ich bin vollkommen müde, ich bin komplett am Ende. Ganz ehrlich, ich kann topfit sein, eine Kanne Kaffee getrunken haben, extrem fit sein. Ich kann meine Hände auf deinen Kopf legen, bis du eine Glatze hast. Ich werde nie dich von HIV heilen können. Nicht mal von Kopfschmerzen. Wenn ich noch so fit bin. An dem Abend war ich todmüde, ausgelaugt und komplett fertig. Ich sage, okay, Gehorsam. Gehorsam ist der Schlüssel. Nicht Gefühl, sondern Gehorsam. Was sagt die Bibel? Wir werden unsere Hände auf Kranke legen, es wird besser werden. Gebt ihnen zu essen. Es gibt Menschen, die sind krank. Wir haben etwas. Was hat Petrus gesagt? Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Und der Gelähmte war geheilt. Du hast etwas. Was ich habe, gebe ich dir. Gib, was du hast. Ja, vielleicht sagst du 5 Brote, 2 Fische. Nein, du hast Autorität in seinem Namen. Autorität in seinem Namen. Ich bin hingegangen, habe für die drei Frauen kurz gebetet, in Jesu Namen seid geheilt. Was geschah? Sofort war ich weg. Ich war so müde, ich konnte nicht mehr. Paar Monate später war ich in der gleichen Stadt. Hat eine tolle Konferenz gehabt, außergewöhnlich. Und dann Leute kamen aus dem Krankenhaus zu der Konferenz und sind nach Hause gegangen, weil sie geheilt waren. Starke Konferenz. Dann habe ich den Raum verlassen, ging durch die Leute durch und kam eine Frau hinter mir her. Hey Werner, Olga. Und sagte, ich muss das erzählen. Sie war eines der drei Frauen, für die ich vor 6 Monaten gebetet habe, wo ich mich so fertig gefühlt habe. Und dann erzählte sie ihre Geschichte. Und dann konnte ich die halbe Nacht nicht mehr schlafen. Sie sagte, als du für mich gebetet hast, ein paar Tage später bin ich zum Arzt gegangen, der mir gerade noch gesagt hat, sieht nicht gut bei mir aus. Dann haben sie einen Bluttest gemacht und dann kam das Ergebnis und sie war vollständig geheilt. Ihr Lieben, ich war schwach, aber Gott war stark. Vielleicht bist du schwach, aber Gott ist stark. Es geht gar nicht so sehr um dich. Gott wirkt. Ich bin gestern zu der Konferenz gefahren mit eines unserer jungen Leute. Unglaublicher Typ. Unglaublicher Typ. Wie alt ist der? 18, 19. Der erlebt ständig, wie Gott ihn gebraucht, dass Leute geheilt werden. Ständig. Wenn das bei uns ein 19-Jähriger kann, dann kannst du es auch. Der war auf dem Alexanderplatz, das ist so ein großer Platz im Zentrum von Berlin, vor einem Jahr. Und da kam so ein Typ, der ist eher ein bisschen kleiner, Und ein bisschen dünner. Und dann kam so ein Typ, das war, oh, der sah aus wie King Kong. 2,20 Meter, ein Riesen-Buddy. Und dann kam unser kleiner Typ an, guckte ihn an und sagt, kann ich für irgendwas für dich beten? Als er mir das erzählt hat, ich dachte, der hätte antworten können, ja, du kannst beten, dass du einen guten Zahnarzt hast, weil... Wisst ihr, was dieser Hühne sagte? Du kannst für mich beten. Ich kann maximal 10 Meter gehen. Da muss ich mich hinsetzen. Ich habe ein ganz schweres Rückenproblem. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe ein riesiges Rückenproblem. Ich muss operiert werden, aber die Chance ist hoch, dass ich im Rollstuhl sitze. Sagt dieser Hühne, dieser King Kong. Und der junge Typ, der schmächtige Kerl, steht dort, legt ihm die Hände auf. Der Typ sagt, was ist denn hier los? Fängt an zu laufen, sagt, das gibt's doch gar nicht, ich bin vollkommen geheilt. Bekehrt sich auf der Stelle. Im Gott will dich gebrauchen, gebt ihnen zu essen, ob du es spürst oder nicht. Salbung ist kein Gefühl. Die Kraft Gottes ist da. Ich weiß nicht, ob Petrus das an dem Morgen gespürt hat, aber er ist hingegangen und hat gesagt, in Jesu Namen sei geheilt. Wenn wir geben, was wir haben, wird Gott geben, was er hat. Das macht den Unterschied. In der Geschichte mit den 5 Broten und 2 Fischen und den 20.000 Leuten, stell dir mal vor, jetzt kommt der Schlüssel in dem Ganzen. Die Jünger standen dort und brachten ihre 5 Brote und 2 Fische. Was sagt jetzt die Bibel? Danach ging der Himmel auf und es regnete Brot und Fisch. Lies nach, steht nicht dort. Als ich in Pakistan stand und gesagt habe, Herr, ich habe kein Geld und keine Kontakte, ging der Himmel auf und es regnete Dollar oder Euros. Nicht mal einen, der hätte wenigstens mal einen vom Himmel schmeißen können, so als Symbol. Es passierte gar nichts. Ich stand nur da und sagte, Herr, ich gebe, was ich habe. Nix, ich habe nicht viel. Erst wenige, was ich habe, gebe ich. Kennt ihr Nick Vujicic? Sagt euch das was? Der junge Typ, keine Arme, keine Beine. Wir hatten eine Veranstaltung in Oberhausen mit ihm gemacht. Ich habe ihn persönlich besucht in Los Angeles. Dann hat er mir so seine Geschichte erzählt, wie er mit 12 Jahren sich das Leben nehmen wollte, weil sie in der Schule ihn gehänselt haben. Sieht aus wie ein Monster. Keine Arme, keine Beine. Der hat überlegt, wie er sich das Leben nehmen kann. Na, dieser junge Typ, keine Arme, keine Beine. Ich meine, was hat der denn zu geben? Der hat doch gar nichts. Als wir im Gespräch mit ihm waren, habe ich ihm gesagt, lieber Nick, wenn du nicht mitmachst beim Global Outreach, klaue ich dich. Ich trage dich einfach raus hier. Aber mit dem kann man Spaß machen. Der hat nichts zu geben. Als er 12 war, hat er gesagt, ich gebe mein Leben Jesus. Ich gebe alles, was ich habe, mein Leben Jesus. Ich sage dir, wenn du alles, was du hast, ich rede gar nicht von Geld, sondern dein Leben, deine Zeit und deine Talente. Wenn du, was du hast, Gott gibst, ist alles möglich. Heute gebraucht Gott einen Typen, der keine Arme hat, keine Beine hat, damit Millionen Menschen das Evangelium hören. Der Typ ist mittlerweile verheiratet, hat 4 Kinder, wenn es nicht schon mehr geworden sind. Das ist mein letzter Stand. Ich meine, der stand dort mit 12 Jahren, keine Arme, keine Beine und sagt, Gott, ich gebe, was ich habe. Hättest du daneben gestanden, was willst du geben? Das ist schon alles. Aber was erlebt er? Er sagt, ich gebe, was ich habe und er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Vor 10 Jahren, 11 Jahren stand ich in Pakistan. Ich habe gedacht, Herr, ich gebe, was ich habe. Das ist nicht sehr viel. Das ist nicht beeindruckend. Aber Gott hat gesagt, Werner, ich gebe, was ich habe. Wenn du erlebst, wie Gott gibt, was er hat, gib, was du hast und Gott gibt, was er hat. Und jetzt stell dir mal vor, Petrus und die Jünger gehen durch die Masse durch. Petrus euphorisch, so nach einer Stunde. Johannes, das gibt's gar nicht. Ich habe immer noch Brot und Fisch und ich verteile schon 1 Stunde. Wenn du das Wenige gibst, was du hast, und Gott fängt es an zu gebrauchen und zu multiplizieren, wirst du Dinge erleben, die kannst du dir nicht vorstellen. Nummer 1, erstes G, wir sind geliebt. Und weil wir unendlich geliebt sind, geben wir, was wir haben. Wir wollen es nicht für uns behalten. Erst wenn wir anfangen zu teilen, Lieben, das macht Spaß. Wir geben es weiter und es wird immer mehr. Das ist der Unterschied. Wenn du nur 10 Euro hast und die weggibst, hast du die 10 Euro weggegeben. Aber hier ist das Gegenteil. Wir geben und empfangen immer mehr. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, Herr, das Wenige, was ich habe, gebe ich. Und ich bin gegangen. Und ich habe Gottes Herrlichkeit erlebt. Ich habe Gottes Herrlichkeit erlebt. Ich habe Gottes Herrlichkeit erlebt. Es war außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Jetzt das letzte G. Erstes G, wir sind geliebt. Das zweite G, wir geben. Das dritte G ist, wenn wir glauben. Wisst ihr, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch mich. Wenn wir das ernsthaft glauben, wenn wir wirklich glauben, Jesus ist von den Toten auferstanden, erlebt, er ist aus Liebe vor uns am Kreuz gestorben und so weiter. Wir können doch gar nicht mehr schweigen. Manchmal müssen wir uns das bewusst machen. Wir können nicht schweigen. Wisst ihr, was ich heute jetzt gleich präsentiere, ist gar kein Programm. Wisst ihr, was das Programm ist? Du bist das Programm. Ich bin das Programm. Ich habe ein paar gute Ideen, was Evangelisation angeht, aber die Hauptidee ist, ich werde einfach aktiv. Ich werde aktiv dort, wo ich bin. Vor zig Jahren hat Gott mich herausgefordert in meinem Alltag. Ich rede nicht von meinem frommen Alltag in irgendwelchen Crusades und Kirchenveranstaltungen und auf irgendwelchen Konferenzen das Evangelium zu verkündigen. Er sprach von der Tankstelle, vom Restaurant, vom Supermarkt, von meinem alltäglichen Leben. Dort Licht und Salz zu sein. Was sagt die Bibel? Ihr seid, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Es gibt so U-Boot-Christen, die tauchen am Sonntag auf und dann tauchen sie am Montag wieder unter. Am Sonntag geht das Licht in der Gemeinde an und dann haben sie einen Wackelkontakt, weil es geht wieder aus. Aber du bist das Licht nicht in der Gemeinde. Wir sind nur hier in einem Lampenladen. Wenn ein Lämpchen mal nicht brennt, ist es nicht so schlimm. Du bist das Licht in der Welt. Du bist das Licht in der Welt, in deiner Welt. Ich rede nicht davon, dass du mit mir nächste Woche nach Brasilien kommst, übernächste Woche nach Afrika, sondern in deiner Welt, dort, wo du lebst, bist du das Licht. Und Gott will dich dort gebrauchen. Und auf einmal habe ich Orte entdeckt, da hatte ich vorher nicht evangelisiert. Zum Beispiel Lidl, Penny, Aldi, egal, zähl auf, wen immer du willst. Du stehst an der Kasse und könntest dem Kassierer von Jesus erzählen. Eieiei, wie machst du denn das? Ganz einfach, du stellst dich hin und sagst, Tachchen, ich bin der Hansi aus der Freikirche, das Blut des Lammes zur Vergebung von... Nein, hör auf. Freunde, der holt den Security-Chef. Der sagt, hier ist ein Spinner. Wisst ihr, wie ich dem Kassierer von... Was war denn das? Lidl. Wie ich dem von Jesus erzählt habe? Ich dachte, ich bin ja bei Lidl. Ich fange an, in Sprachen zu singen. Lidl, Lidl, Lidl, Lidl, Lidl. Ich habe ihn angeguckt, ich sage, wissen Sie, sehr freundlicher Typ, ich finde Sie so freundlich, ich würde Sie zum Mitarbeiter des Monats wählen. Ah, das war der Anfang eines evangelistischen Gespräches. Ich habe ihm nicht gesagt, wissen Sie, Sie sind ein elendiger Sünder und wenn Sie nicht umkehren, fahren Sie in die Hölle. Na, happy birthday. Ich meine, wenn der Herr dir das aufs Herz legt und du sagst, vielleicht ist es zu einem Hells Angel, weil es mal gerade angesagt ist, kann es ihn ins Herz treffen, wenn es vom Herrn ist. Wisst ihr, ich versuche erstmal das Herz von Menschen zu öffnen, Menschen zu gewinnen. Folgt mir nach. Und was sollen wir machen? Menschen gewinnen. Nicht abstoßen, nicht verprellen, nicht verschrecken, sondern sie gewinnen. Also ich habe entdeckt, ich kann geben, was ich habe. Weitergeben dort, wo ich lebe. Und das kannst du auch. Du musst nicht einen Missionstrip planen irgendwo, sondern du kannst dort, wo du lebst, Menschen erreichen mit dem Evangelium. In deiner Umgebung bist du das Licht dieser Welt. Und vielleicht ist es für dich ein ganz kleiner Schritt, jemand von Jesus zu erzählen. Für den anderen ist es die Ewigkeit. Für den anderen kann es bedeuten, sein ganzes Leben wird neu. Letztes Jahr im Dezember habe ich mich entschieden, one a day, also jeden Tag einer Person von Jesus zu erzählen, vor Weihnachten. Und dann war ich in der Innenstadt und wisst ihr, Evangelisation kann so einen Spaß machen, wenn der Heilige Geist mit im Boot sitzt. Es kann so einen Spaß machen. Ich stand in der Innenstadt und ich spürte, ich soll irgendwie Richtung Bahnhof Zoo gehen. Ich wusste gar nicht, natürlich wusste ich, woher das kam, aber ist auch nicht immer so, dass bei mir Erzengel Gabriel kommt mit so einem, oder ein Blitz dort vom Himmel fällt. Manchmal ist es einfach nur ein empfindendes Gefühl, mach das. Das klingt so menschlich. Naja, der Herr spricht halt zu uns irgendwie. Und ich gehe dort Richtung Bahnhof Zoo und sehe einen Obdachlosen unter der Brücke. Und dachte, ach quatsch dir mal an, ich wollte an sich ein bisschen weitergehen. Kam mit dem ins Gespräch und erzählt mir seine Geschichte. Absoluter Hammer. Alkoholiker, drogenabhängig. Er war im Krieg in Afghanistan, hat als Sniper, ich weiß nicht, wie viele Menschen umgebracht. Und zwar auf brutalste Weise. Und er schaut mich an und sagt, ich werde die Bilder nicht mehr los. Ich sage zu ihm, Andreas, ich kann dir sagen, wie du es los wirst. Jesus starb am Kreuz für dich, um deine Schuld zu vergeben. Das Kreuz hat so viel Power, dass es ausreicht, selbst jemand, der viele Menschen umgebracht hat, zu vergeben. Es reicht, weil er hat geschrien am Ende, es ist vollbracht, alle Sünde wurde vergeben. Der stand da, das war ein taffer Typ. Ich habe ihn am nächsten Tag wieder getroffen und dann guckt er mich an und sagt, heute bringe ich jemanden um. Ich hatte gehofft, dass er nicht mit mir anfängt. An dem Abend habe ich für ihn gebetet und er betet, Jesus, komm in mein Leben und vergib meine Schuld. Ich wusste nicht, was aus dem wird. Dann bin ich wieder hingefahren. Für mich war es ein ganz kleiner Schritt. Ich bin nur kurz an ihm vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ein paar Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Dann bin ich wieder hin, bin ich nochmal hin. Ich habe mir einen Ausweis organisiert. Wir haben ihn in eine christliche Reha gebracht. Und vor ein paar Wochen habe ich das Bild gesehen. Er kam aus dem Taufbecken und seine Augen strahlen. Ihr Lieben. Ich hatte fast Tränen in den Augen. Ich bin begeistert. Ich habe eine tolle Evangelisation in Pakistan gehabt vor 2 Wochen. Das war absolut der Hammer. Aber über dieses eine Zeugnis habe ich mich so gefreut. Wisst ihr, für mich war es ein ganz kleiner Schritt. Für diesen Mann, Andreas, dessen Leben vollkommen zerfahren war, der viele Menschen in Afghanistan umgebracht hat, dann kam er zurück und fand seine Frau mit seinem besten Freund im Bett, sein ganzes Leben ein Desaster, jetzt unter der Brücke als Alkoholiker. Einfach, weil ich dort vorbeigegangen bin, ihm von Jesus erzählt habe, kurz für ihn gebetet habe und haben uns noch ein bisschen um ihn gekümmert, folgt er heute Jesus nach. Sein Leben ist komplett neu. Gib, was du hast. Gib weiter, was du hast. Da sind Menschen in Not, da gibt es Menschen, die Jesus brauchen, wie ich es gesagt habe. Es gibt Menschen hier in Nürnberg, die sind hungrig nach Antwort, nach Jesus. Gott will dich gebrauchen. Also zuallererst, bei mir fing es so an, ich habe mich entschieden, ich werde, und das Programm ist vielleicht für dich zu heftig, ich habe mich entschieden, dieses Jahr jeden Tag jemanden anzusprechen. Jeden Tag. Selbst wenn ich versage, alles nicht so schlimm. Kommt auch so in den Himmel. Vielleicht entscheidest du dich, ich werde jede Woche eine Person ansprechen. Jeden Tag ist wirklich ein toughes Programm. Aber eine Person schafft jeder von uns. Jeder. Nach einer Zeit wirst du Folgendes merken und Folgendes feststellen. Das macht abhängig. Wirklich, ich bin mittlerweile abhängig. Wisst ihr, Leute sind abhängig von Social Media. Muss mal checken, wie viel Zeit verbringst du auf Instagram und so weiter? Wisst ihr, wir sind abhängig von allem Möglichen. Die Leute sind abhängig von Porno, von Alkohol. Ich bin auch abhängig von Evangelisation. Das ist eine gute Abhängigkeit. Weil die macht frei. Alles andere führt uns in Gebundenheit. Aber das macht frei und nicht nur mich frei, sondern andere auch frei. Ich evangelisiere nicht, weil ich muss. Ich will es. Es ist eine tolle Abhängigkeit, weil ich merke, allein wenn ich gebe, empfange ich viel mehr zurück. Allein solch ein Zeugnis von dem Andreas, der unter der Brücke gelebt hat und sein Leben vollkommen zerfahren ist und heute getauft ist und Jesus nachfolgt, könnte ich ausflippen vor Begeisterung. Das können deine Geschichten sein. Vielleicht fängst du mit einer Person an, dann sagst du nach einer Zeit, ehrlich gesagt, einer reicht mir gar nicht mehr, mach mal 2. Heute reicht mir manchmal einer am Tag nicht. Dann lege ich nur einen drauf. Es fängt an mit der Entscheidung. Das Zweite ist, du fängst an zu beten. Du kannst jeden Tag beten. Bau das ein in deine tägliche Gebetszeit. Heiliger Geist, leite mich. Heute an diesem Tag, führe mich. Was immer du vorhast heute, ich will das erleben, was Gott vorbereitet hat. Und dann kannst du beten für Bob. Hä, wer ist Bob? Ich kenne keinen Bob. Kennst du nicht Bob? Bob ist Folgendes. Das erste B geht nur auf Englisch. Bedeutet Burden, ist eine Last. Und du betest, Gott, gib mir eine Last für Menschen in meiner Umgebung. Gib mir eine Last für Menschen, die dich nicht kennen. Eine Leidenschaft und eine Liebe, sie zu erreichen. Das O bedeutet Open Doors. Gib mir eine geöffnete Tür. Wisst ihr, in Berlin, würde ich mal sagen, bin ich in der Hauptstadt der Atheisten. Das ist nicht immer leicht zu evangelisieren. Ich habe Leute gehört, eine ältere Frau, weiß nicht, so 85 plus. Nee, lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Glauben da. Brauche ich nicht. Ich habe wie verrückt. Ich meine, wer weiß, wie viele Jahre oder Monate die noch zu leben hat. So krass negativ. In Berlin, ich habe so viele krasse Sachen auch erlebt. Ich habe nicht nur Bekehrung erlebt. Leute, die mich abgelehnt haben, die gesagt haben, lassen mich mit ihrem Glauben da in Ruhe, obwohl ich nett war. Und immer wieder bete ich für geöffnete Türen. Sag Gott, gib mir geöffnete Türen. Neulich habe ich diese tolle Internetplattform dort entdeckt. Sag, Herr Mensch, gib mir das richtige Gespräch. Und dann klickt man so auf so einen Button und dann wird man mit irgendwie jemand verbunden. Und ich habe einen jungen Moslem aus Syrien. Och, da denkst du, geht's nicht erstmal leichter? Und jetzt kommt der Hammer. Der erzählt mir, er kam aus Syrien, kam nach Deutschland und war durch den Krieg mental komplett fertig. Er war in der Psychiatrie und hat den Krieg nicht verkraftet. Und dann fragt er mich, sag mal, Werner, glaubst du an Wunder? Ich meine, der war lustig. Andersrum kenne ich das ja, ne? Aber jetzt fragt mich ein junger Moslem, ob ich an Wunder glaube. Ich sag, ja, natürlich. Sagt er, jetzt pass mal auf, ich war in der Psychiatrie und mir erzählt jemand, wenn du an Jesus glaubst, er kann dir helfen. Und dann sagt er, weißt du, was passiert ist? Eine Woche später wurde ich entlassen, ich war vollkommen frei, weil Jesus ihn berührt hat. Er hat nur einen Satz gehört von einer, weiß nicht, Krankenschwester, Psychologen, einem Mitarbeiter dort in der Psychiatrie. Glaub an Jesus, er kann dir helfen. Und dann sagt er mir, hinterher habe ich gedacht, Mensch, ich müsste Christ werden. Ich sage, genau so ist es. Und habe ihn dort sofort zu Jesus geführt. Es war in der Psychiatrie, wahrscheinlich, die Frau weiß nichts davon, eine Mitarbeiterin, die nur einen Satz gesagt hat, aber dieser Satz wurde zur Antwort seines Lebens. Wisst ihr, ich war in Papua-Neuguinea, so irgendwo auf der anderen Seite der Welt, saß in einem Taxi, wollte den Taxifahrer evangelisieren und dann sagte er Folgendes, ich bin Christ, bin aus einer Pfingstgemeinde, er sagt, mein Taxi ist meine Kanzel. Du bist kein Pastor. Du wirst vielleicht nie hier vorne stehen und du hast keine Kanzel. Aber wenn du eine Krankenschwester bist, dann ist dein Krankenhaus deine Kanzel. Dann hast du Menschen dort, die in Nöten sind, denen du von Jesus erzählen kannst. Dann brauchst du auch keine Kanzel, sondern du kümmerst dich um Menschen, du pflegst sie und erzählst denen von Jesus. Meine Frau arbeitet immer noch, obwohl sie Pastorin ist, in der Rettungsstelle eines Krankenhauses. Und wie oft kommt die nach Hause und sagt, oh, war das ein anstrengender Dienst. Aber mittendrin kam eine Frau und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Dann habe ich ihr erzählt, dass Gott ihr vergeben kann. Und die Frau sagt, nein, geht nicht, ich war Nazi. Das geht nicht, Gott kann nicht Nazis vergeben. Meine Frau erklärt ihr das Evangelium, die Frau ist total berührt und bekehrt sich. Und meine Frau sagt, das war ein anstrengender Tag, aber ihre Augen strahlen, weil ihr Krankenhaus wurde zur Kanzel. Und während sie eine Frau pflegt, führt sie sie zu Jesus. Du bist Lehrer, deine Schulklasse ist die Kanzel. Du bist Geschäftsmann, dein Geschäftstreffen wird zur Kanzel. Dort, wo wir leben, sind wir Licht und Salz. Das ist die wahre Gemeinde, wo immer sie sind. Sie verkündigen das Evangelium. Also Wir starten zuerst mit der Entscheidung und sagen, ja Herr, wir wollen Menschen erreichen. Das zweite ist, wir starten mit Gebet, wir beten am besten jeden Tag. Herr, gebrauche mich heute. Leite mich durch deinen Heiligen Geist. Keine evangelistische Zwangsjacke, sondern eher ein Lebensstil der Freiheit, wo wir weitergeben, was wir haben. Das nächste ist, plane deinen Tag. Ich mache das immer wieder. Ich plane meinen Tag. Ich überlege, was mache ich heute? Meine Frau sagt, kannst du tanken gehen? Ich sage, natürlich gehe ich gerne tanken, weil ich weiß, an der Tankstelle kann ich dem Kassierer oder der Kassiererin von Jesus erzählen. Wunderbar! Ich tanke die Kiste voll, ich sorge, dass bei ihr auch vollgetankt wird. Es gibt Orte, ich habe Orte entdeckt, die ich gar nicht kannte. Um die Ecke von unserem Büro ein Friedhof. Wusste ich gar nicht, dass da ein Friedhof war. Wisst ihr, wir sind manchmal so in unserem christlichen, weiß ich wie, und dann gibt's Dinge, die ich gar nicht kannte. Eine Dating-Plattform kannte ich auch nicht. Dann gehe ich auf diesen Friedhof und dort gibt's eine kleine Stelle nur für Kinder. Habe ich die Geschichte heute Morgen schon erzählt? Habe ich nicht. Dann gibt's eine kleine Ecke nur für Kinder und dann gehe ich dorthin. Kinder, 2 Wochen alt, 4 Wochen alt, tot, beerdigt. Oh, wenn man da steht, dass das nimmt einen echt mit, dann steht eine Frau dort, steht dort am Grab und dann spreche ich sie an. Ich sage, ist das ihr Sohn? Die fängt sofort an zu heulen. Wisst ihr, eins habe ich gemerkt beim Evangelisieren, ich habe ein Herz für Menschen bekommen, was ich in der Form so vorher nicht kannte. Und dann erzählt sie, ja, mein Kind ist gestorben, das war, weiß nicht, 1,5 Jahre alt. In meiner Familie sagen sie, wieso, du hast doch 4 Kinder, hast du noch genug. Was? Das sag mal das einer Mutter. Die hat nur geheult. Und da habe ich dir 1/2 Stunde von Jesus erzählt, als ich gegangen bin. Die hat sich nicht für Jesus entschieden, aber ihre Augen strahlten. Ich habe Orte entdeckt, die ich nicht kannte. Menschen getroffen mit Nöten, denen ich von Jesus erzählen konnte. Manchmal mache ich das ganz bewusst. Ich fahre irgendwo hin und sage mir, Herr, leite mich, ich möchte heute wenigstens einer Person von Jesus erzählen. Dann war ich irgendwo in einem Stadtteil, sah eine Frau, die sah ein bisschen skurril aus. Ich dachte, sprech die an, ich gehe auf die zu. Und dann erzählte sie mir aus ihrem Leben. Der zweite Satz, ach, wissen Sie, letztes Jahr, meine Tochter hat sich umgebracht, ist aus dem 5. Stock gesprungen, hatte schwerste Drogenprobleme. Ich kam mit ihr ins Gespräch und am Ende konnte ich sie zu Jesus führen. Das klingt jetzt so, als wenn ich jeden gleich irgendwie bekehre. Ich erzähle ein paar Highlights. Also, gestern hat sich bei mir keiner bekehrt. Oder doch? Nee. Wisst ihr, es gibt Menschen in Not, die in deiner Umgebung sind. Vielleicht sehen die total gut aus. Die haben eine tolle Fassade. Wie du das erzählt hast mit dem Dubai-Hotel. Tolle Fassade. Aber die LKWs, die fahren anderes Zeug weg. Und so ist manchmal das Leben von Menschen. Das sieht toll aus, aber dahinter ist eine riesige Not. Und Gott will uns gebrauchen. Stell dir mal vor, du könntest jede Woche 1, 2, 3 Mal aus deinem, wie soll man sagen, aus deiner Normalität, aus dieser Bequemlichkeit, ausbrechen, um eine Antwort für Menschen zu sein. Dort, wo du bist, Schule, Uni, Arbeitsplatz, McDonald's, Restaurant, egal wo du bist, überall können wir Menschen von Jesus erzählen. Jetzt gebe ich euch das Konzept für erfolgreiche Evangelisation. Hast du Stift und Zettel, schreib es auf. Mach es. Krass, oder? Mach es. Mach es einfach. Wisst ihr, ich fing an, ich habe Fehler gemacht, ich habe nicht aufgegeben, aber ich habe angefangen. Mach es und lerne dabei. Ich sag mal, hinterher, unsere Bücher gibt es dort noch. Ich muss relativ schnell zum Bahnhof, wenn du unser Arbeitsbuch noch haben willst, nimm es ganz schnell mit nach dem Gottesdienst, weil sonst packen wir es ein. Und lerne dabei. Aber das Hauptding ist, fang an. Fang an, Menschen von Jesus zu erzählen. Zeig Interesse an Menschen. Sprich mit ihnen. Nicht nur volllabern, sondern Fragen stellen, um ihnen dann von Jesus zu erzählen. Also, entdecke dein Umfeld, bete, entdecke dein Umfeld. Wo bist du an dem Tag? Vielleicht musst du tanken, vielleicht musst du einkaufen gehen, du bist in einem Restaurant oder du bist überall mit Menschen, von Menschen umgeben, die Jesus brauchen. Du kannst Menschen für Jesus gewinnen. Dort, wo du bist. Bei mir ging es los mit einer Entscheidung. Hey, ich werde jede Woche eine Person ansprechen. Ich bin begeistert. Heute bin ich abhängig davon, freue mich darüber. Es ist eine richtig tolle Abhängigkeit. Und genieße die Freiheit dabei. Manchmal muss ich mich auch überreden und zwingen dazu. Aber meistens bin ich hinterher total gesegnet. Der erste Schritt, kennt ihr diesen inneren Schweinehund, der uns abhält, Menschen anzusprechen? Aber ihr Lieben, was haben wir zu verlieren? Ich weiß noch, ich war, so wie heute, wollten wir dem Thomas Gottschalk von Jesus erzählen, ich war in einem Hotel, ich gehe manchmal zu den ganz Armen, manchmal zu den ganz Reichen, manchmal zu den Mittleren. Ehrlich gesagt, Gott liebt alle Menschen, arm, reich spielt gar keine Rolle. Und dann stand ich im Hotel und sah den Rudi Carrell an einem Fahrstuhl. Vielleicht für die Jungen, war mal so ein TV-Gigant. Dann sah ich den Rudi Carrell und dann stand ich dort und dann war so ein Krieg im Kopf. Was soll ich dem jetzt sagen? Wie soll ich den ansprechen? Ich meine, der macht sich über Leute lustig. Was ist, wenn der hier mitten im Adlon-Hotel, dem feinsten Hotel Berlins, da einen Aufriss macht? Was ist, wenn ich, also so ein Krieg im Kopf. Kennst du diesen Krieg, wenn du überlegst, du willst jemanden ansprechen? Nee, vielleicht jetzt nicht und so weiter. Und die ganzen Gedanken kamen. Der wartete da auf und auf. Ich hatte Chance nach Chance. Und oh, hier oben, da rappelte es. Der Fahrstuhl kam, Carrell war weg. Und ich sagte, Mist. Dann kurz danach kamen die ganzen Stars, die Limousinen standen draußen, Rudi Carrell runter, der rote Teppich. Rudi Carrell stand auf dem roten Teppich. Ich habe ihn kurz angesprochen, Herr Carrell, wie geht es? Wunderbar geht's mir. Wisst ihr, was ich das nächste von ihm gehört habe? Im Radio, Rudi Carrell ist gestorben. Ihr Lieben, was hatte ich zu verlieren an dem Tag? Maximal, er hätte lachen können. Vielleicht hätte er gar nicht gelacht. Vielleicht hätte er gesagt, wissen Sie, junger Mann, kommen Sie mit auf mein Zimmer. Ich weiß, ich habe Krebs, ich muss bald sterben. Was hätte aus der Situation geschehen können? Aber ich habe versagt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe den Krieg verloren. Ich stand dort, was wird er sagen? Und als ich gehört habe, Carrell ist gestorben. Vielleicht hast du auch schon ein paar Mal versagt. Ist das gut? Jesus vergibt. Wisst ihr, der Teufel versucht uns abzuhalten und dann kommt er noch mit schlechtem Gewissen. Und dann geben wir auch noch auf. Das ist das Allerfalsche. Das ist also völlig falsch. Ich habe gesagt, Herr, hier habe ich versagt, aber hier mache ich wieder weiter. Ich stehe auf und mache weiter. Hier habe ich versagt, um die Ecke geht's weiter. Was haben wir zu verlieren? Gar nichts haben wir zu verlieren. Ich meine, was ist, wenn jemand lacht? Jesus haben sie auch verspottet. Entdecke Situation und werde aktiv. Und dann das Letzte und dann beten wir. Wisst ihr, was ich jeden Tag mache? Ich habe eine kleine Liste zu Hause und ich schreibe auf, was ich jeden Tag mache. Und eines Tages, wenn die guten Taten alle vor Gott sichtbar werden, stehe ich mit meinen ganzen Listen da und sage, hier Herr, ich habe alles aufgeschrieben. Der Herr sagt, ich habe alles aufgeschrieben. Nein, ich feiere es. Ich schreibe das nicht auf. Irgendwie. Ich feiere es jeden Tag. Und wenn du es nur einmal die Woche feierst und sagst, Herr, jede Woche werde ich eine Person ansprechen und ich schreibe es auf, was ich gemacht habe. Ich schreibe auf, ob es eine tolle Erfahrung war oder ob es nicht so toll war. Dann steht dort, jemand hat, das Klavier kommt schon wieder. Jemand hat sich für Jesus entschieden, aber ich schreibe auf. Die Taten der Apostel wurden so genannt, weil die Apostel was taten. Apostelgeschichte, sie haben Geschichte geschrieben. Auf Englisch, The Acts, die Taten der Apostel. Ich schreibe auf, was ich tue, um zu gucken, bin ich wirklich aktiv. Wisst ihr, das hilft uns, aktiv zu werden. Also die 3G ist nochmal ganz schnell zusammengefasst. Das erste G ist, wir gehen nicht, weil wir getrieben sind, sondern weil wir geliebt sind. Wir sind aktiv, weil es einen unendlich liebenden Gott gibt, der jeden Menschen retten möchte. 1. Timotheus 2. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jeder Sünder in Nürnberg soll das Evangelium hören und gerettet werden. Es wird sich nicht jeder für Jesus entscheiden. Aber das ist Gottes Plan für jeden. Wir sind unendlich geliebt. Total geliebt. Wir werden uns seine Liebe nicht erarbeiten, indem wir gehorsam evangelistisch aktiv werden. Nein, du bist total geliebt. Und so schickt er dich in eine zum Teil finstere Welt. Das zweite ist, Jesus sagt, gib, was du hast. Und ich gebe, was ich habe. Wenn du gibst, was du hast, gib Gott, was er hat. Und du wirst seine Herrlichkeit erleben. Und dann das Letzte ist, wir gehen und wir erleben, wie Außergewöhnliches passiert. Wir entscheiden uns, aktiv zu werden in unserem Alltag. Komm, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Allergrößte gegeben hast. Niemals können wir uns das verdienen. Du bist am Kreuz gestorben, um die Tür in die Ewigkeit zu öffnen. Du hast dein Leben gegeben. Herr, als du am Kreuz hingst, als das Blut geflossen ist, da hast du uns gesehen. Und hast gesagt, das tue ich aus Liebe. Weil du uns liebst. Herr, du hast mit deinem eigenen Leben bezahlt. Hast die Tür in die Ewigkeit aufgerissen. Für jeden von uns. Egal, was wir gemacht haben. Herr, wo ist solch ein Gott so wie du, der seine Kinder liebt, der uns unendlich liebt? Ich danke dir, Herr, dass in diesem Blut solch eine Kraft ist, um Schuld zu vergeben, um das Leben neu zu machen. Ich danke dir, Herr, dass du all unsere Schuld vergeben hast, dass du sagst und siehe, ich mache alles neu. Das gilt auch dir in deinem Leben. Jesus will alles neu machen. Völlig neu. Ich danke dir, Herr, dass wir als deine geliebten Kinder hier heute Nachmittag vor deinem Thron stehen. Dass wir nichts leisten müssen, sondern dass du uns unendlich liebst. Und dass du uns als deine geliebten Kinder in eine Welt schicken willst, um diese beste Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir, Herr, wir sind nicht ein paar schräge Sektierer. sondern Botschafter an Christi Stadt. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier berufen hast, an deiner Stelle diese Botschaft zu verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich danke, dass du jeden von uns berufen hast und gebrauchen willst, diese Botschaft der Rettung, der Liebe Gottes, das kostbare Evangelium in jeden McDonald's, Lidl, Arbeitsplatz, Uni, überall hinzutragen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du gesagt hast, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Streck doch mal deine Hände aus und sag, Herr, füll mich mit deinem Geist. Ich schaffe das gar nicht alleine. Nicht durch meine religiösen Bemühungen. Der Herr sagt, durch meinen Geist. Das ist die Verheißung der Bibel. Ihr werdet meine Kraft empfangen. In Jesu Namen bete ich, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns erfüllst mit deiner Kraft, um ein Zeugnis zu sein, dort, wo wir sind. Um zu strahlen und zu leuchten, genau dort, wo wir leben, wo wir sind, wo wir einkaufen gehen, bei unseren Freunden, in der Familie, überall. Gott, ich bete, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft. Ach, fang doch mal an, in Sprachen zu beten und lass du wirklich in das hinein. Wisst ihr, die Kraft Gottes macht den Unterschied. Die Power Gottes macht den Unterschied. Gott will dich gebrauchen, dass dort, wo du bist, Menschen zum Glauben kommen, Kranke geheilt werden. In deiner Umgebung gibt es Menschen, die haben Schmerzen, die haben Krebs, die sind krank. Und du bist die Antwort. Und du kannst sagen wie Petrus, Gold und Silber und Euros habe ich nicht. Aber was ich habe, Gottes Power und Autorität, empfange das. Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, in deine Autorität zu wandeln. Dein Wort mit Kraft, Liebe und Vollmacht zu verkündigen und den Kranken die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. In Jesu Namen empfange das. Setz dich frei. Die Salbung zerbricht das Joch über deinem Leben. Jetzt, dort, wo du Angst hast, dort, wo du denkst, das geht nicht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Das Joch ist zerbrochen über deinem Leben. Setz dich frei vor einem Leben in seiner Herrlichkeit, in seiner Vollmacht. Dort, wo du bist, in deinem ganz normalen Alltag. Menschen zu dienen. Das weiterzugeben, was du hast. Wir brauchen deinen Geist, wir schaffen es nicht alleine. Erfülle uns mit deiner Kraft. Oh, empfang das heute Nachmittag in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm du. Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist. Rühr jeden Einzelnen an. Herr, du sagst, du gibst uns Träume, Visionen. Herr, gib uns Ideen, gib uns deine Kreativität, deine Gedanken. Zeig uns Dinge, wie wir Menschen mit deiner Liebe erreichen können. Gott, du hast so einen genialen Plan für jeden Einzelnen hier. Führe uns hinein in deine Dimension, Herr, die viel größer ist als unsere eigene kleine, mickrige Vision. Für jeden Einzelnen von uns hinein in das, was du hast, in deine Dimension, Herr. Setz das frei in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Herr, wir brauchen dich. Ihr aber werdet meine Kraft empfangen. Meine Kraft, empfang das. Dring dort hinein. Sei entschlossen, darin zu leben. Entschieden, das von Gott zu empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In deinem Jerusalem, dort wo du lebst, in deiner Umgebung, deinem Samaria. Du wirst ein Zeugnis sein in deiner Umgebung. Und vielleicht am Ende triffst du eine Entscheidung. Das hat Power. Ich habe mich damals entschieden, ich werde jede Woche eine Person ansprechen. Ohne religiös zu werden, ohne irgendwie in so einen Zwang zu kommen. So, ich sage, Gott, führe mich in deine Freiheit hinein. Deine Freiheit. Deine Liebe weiterzugeben. Die Bibel sagt, die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige. Betet, dass der Herr Arbeiter sende. Und das beten wir jetzt. Bete mal mit mir. Herr, ruhig laut. Herr, die Ernte ist reif. Der Arbeiter sind wenige. Herr, sende mich. Erfüll mich mit deinem Geist und gebrauche mich. Ich will Menschen erreichen. Ich will deine Wunder sehen. In meinem Alltag. In dem Namen Jesus. Ich segne dich mit Kühnheit, mit Entschiedenheit, mit Entschlossenheit, ob in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, dort, wo du bist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich bete, dass du Zeichen und Wunder erlebst. Ich bete, dass du Dinge erlebst, die du noch gar nicht vorstellen kannst. Du legst deine Hände auf Kranke und Krebs verschwindet. Menschen werden frei, Schmerzen gehen. Du wirst Gottes Wunder in deinem Leben erleben. Du wirst das Evangelium verkündigen und Menschen werden sagen, wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich Christus kennenlernen? Du wirst sehen, du bist gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst. Das sagt die Bibel, Johannes 15. Du bist gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst. Und ich bete, Herr, für die nächste Phase der Gemeinde. Wir danken dir für deine Treue in den ersten 20 Jahren. Und Gott, ich bete für diese nächste Phase. Herr, dass hier was Neues geschieht. Immer wieder hast du Neues getan, Herr. Immer wieder hast du Neues gewirkt. Gott, ich segne die gesamte Leiterschaft, die Jugend, die Kinder. Gott, ich bete, dass du hier was wirkst, was außergewöhnlich ist. Dass neue Leute hinzukommen, dass die Gemeinde hinausströmt, dass die Gemeinde über Licht und Salz ist, dass Menschen gewonnen werden, dass die Gemeinde wächst, weil Menschen zum Glauben kommen, dass sie ein Ort ist, wo Menschen heil werden. Gott, ich bete, Herr, wirke etwas Neues. Wir danken dir für deine Treue, für all das, was du gewirkt hast. Und wir sagen, Herr, wir erwarten noch mehr. Wir wollen noch mehr von dem sehen. In dem Namen Jesus. Wir danken dir, Herr, für deine Güte und deine Treue. Lasst uns doch hier so mal einen kräftigen Applaus geben. Hallelujah.